Ja, so kurz vor dem Nachtisch. Eine richtige Überraschung ist es ja wahrscheinlich nicht. Aber ich dachte, ich nutze die Zeit, um dir noch ein kleines Kompliment zu machen. Ach ja, und für die, die textfest sind, dein Refrain gerne mitsingen, zusammen musizieren, macht dir noch viel mehr Spaß. Nur mal eben sagen, dass du das grüßt.